Ich bin ein rhythmisches Tier. Nachtflug heute, eine Sendung über Gonzalo Rojas. Der chilenische Dichter Gonzalo Rojas ist 1917 geboren. Er war Botschafter in Peking und Kuba. Nach dem Putsch von Pinochet blieb er erst in Kuba, fand dann Asyl in der DDR. Heute lebt er in den USA als Dozent für lateinamerikanische Literatur und reist häufig nach Chile. 1988 weilte er auf Einladung des DRD ein halbes Jahr lang in Berlin. Zum Abschluss seines Aufenthalts gab es ein wissenschaftliches Symposium zu seinem Werk. Ein deutscher Literaturwissenschaftler verglich seine Sprache mit der von Paul Celan. Er wird wahrscheinlich Ende diesen Jahres noch einmal für 6 Monate in die Stadt kommen. Dann wird man Gelegenheit haben, ihn live lesen zu hören. Seine hintergründigen Gedichte werden in der spanisch sprechenden Welt zu den bedeutendsten unserer Zeit gerechnet. Aber bei uns ist er so gut wie unbekannt. Im Folgenden erzählt Dieter Masur über die Geschichte und Wirkung von Rojas. Masur ist Maler, Dichter und Übersetzer lateinamerikanischer Lyrik, darunter der Gedichte von Rojas, die wir im heutigen Nachtflug hören werden. Masur ist durch langjährige Aufenthalte in Nicaragua während und nach der Revolution, in Mexiko und der Karibik ein hervorragender Kenner der lateinamerikanischen Welt. Sie hören eine Sendung von Volker Grasmuck. Che Guevara. So dass sie mir also das Linke trafen. Was bin ich doch mit diesem linken Bein durch die Welt gegangen und nicht ein Baum, mit dem ich reden konnte. Nichts als Schlangen, Schlangen wie Kugelregen und fasst ihn, hetzt ihn und Asthma und was noch alles. Asthma und fast schon 3 und dieses Asthma. So dass es also schon 3 ist. Oder schon nicht mehr 3, auch nicht der 8., auch nicht Oktober, so dass hier also das Tal des Juro zu Ende ist, also das Tal des Lebens, und es losgeht, so dass es also gewaltig losgehen wird, und schossen mich nieder im Oktober. So dass sie also $5.000 aussetzten oder 50.000, ach Gott, für das bisschen, was wir waren und was wir sind, für all das, was wir waren und sind. 5.000 für meine Augen und Hände, 50.000 für alles, einschließlich Asthma. Und das, als wir singend schon auf die 40 zugingen, ihr pfeifenden Lungen. Als wir die stechenden Lieder des Todes sangen, wacht auf, ihr Verdammten, die Kühnheit hoch an der Front, der Kugelhagel will kommen, wenn andere uns folgen, auf, auf, machen wir uns auf, den Toten müssen wir rächen. Mein, was ist mein? Ist die Rose, Amerika mit ihren uralten Dornen. Die ganze Nacht verurteilten sie mich auf Englisch. Was ist denn mein? Und was mein ist, ist es nicht dein, Bruder? Das hat sie getroffen und mitten ins Herz, hier, fängt der Anfang an. Schluckt eure Angst hinunter. So dass sie mich niederschossen und fesselten. Nach Valle Grande, wozu und im Hubschrauber. Es muss nicht schlecht sein, die Luft mit Blut zu befeuchten. Aber dann verbrennen sie mich und schneiden die Hände ab. Meine beiden Hände. So schieß doch endlich, während ich Bolivar begleite und wiederkomme. In Deutschland ist das mit dem diplomatischen Dienst ja so, dass da meistens brave Bürokraten zu Botschaftern ernannt werden. In Lateinamerika gibt es eine ganz andere Tradition, nämlich die Dichter des Landes, des jeweiligen Landes, zu den Botschaftern des Landes zu machen. Zum Beispiel ist Rubén Darío Botschafter von Nicaragua und von Argentinien gewesen. Und Pablo Neruda war Botschafter von Chile. Und ebenso ist Gonzalo Rojas Botschafter von Chile gewesen, und zwar Botschafter der Regierung Allende. Er war Botschafter in Peking und danach Botschafter in Havanna. Und als Botschafter von Havanna hat er nach dem Putsch des Pinochet es abgelehnt, nach Chile zurückzugehen. Er ist dann in Kuba geblieben. Aber in Peking hat er 2 Jahre gelebt und er erzählt mit großer Begeisterung, dass eines Tages, oder besser gesagt eines Abends, zu ihm ein Bote aus dem Haus des Mao Zedong gekommen sei und habe ihn aufgefordert, sofort, und zwar um 11 Uhr abends, zu Mao zu kommen. Weil Mao nämlich erfahren hatte, dass Gonzalo Rojas ein Dichter sei und er wollte sich unbedingt mit ihm über Dichtung unterhalten. Er war natürlich sehr aufgeregt und ist nach, wie gesagt, mitten in der Nacht dann in den Palast geführt worden. Und für mich ist es so anschaulich gewesen, wie der Gonzalo, oder genauer mit welcher Begeisterung der Gonzalo berichtet hat, wie beeindruckt er von Mao Zedong gewesen ist. Er habe dort gesessen in einem ganz einfachen Raum, einfach angezogen, nur ein Dolmetscher sei dabei gewesen und ein Sekretär. Und sie hätten sich ohne Umschweife sofort über Literatur oder Dichtung, genauer gesagt, unterhalten, sozusagen von Kollege zu Kollege. Und da sei bis tief in die Nacht gegangen. Er wisse gar nicht mehr, ob das nun um 1 oder um 2 Uhr gewesen sei, als er wieder nach Hause gefahren wurde. Aber dieses ganze Gespräch sei so unglaublich lebendig und vertraut und andererseits so mit großem Fachwissen, von großem Fachwissen gewesen, dass er wahrscheinlich in seinem Leben nie mit einem Menschen so intensiv über Dichtung geredet habe wie mit Mao Zedong. Und während dieser ganzen Zeit sei nicht ein Wort über Politik gesprochen worden, es ging eben um Dichtung. Give a sin, give a shot. Excuse me. Ja, mala suerte acostarse con fenicias. Yo me acosté con una en Cádiz, bellísima. Y no supe de mi horóscopo hasta mucho después, cuando el Mediterráneo me empezó a exigir más y más oleaje. Remando hacia atrás, llegué casi exhausto a la duodécima centuria. Todo era blanco, las aves, el océano. El amanecer era blanco. Pertenezco al templo, me dijo. Soy templo. No hay puta, pensé, que no diga palabras del tamaño de esa complacencia. $50 por ir al otro mundo, le contesté riendo. O nada, 50 o nada. Lloró convulsa contra el espejo. Pintó encima, con rouge y lágrimas, un pez. Pez, acuérdate del pez, dijo, alumbrándome con sus grandes ojos líquidos de turquesa, y ahí mismo empezó a bailar en la alfombra el rito completo. Primero puso en el aire un disco de Babilonia y le dio cuerda al catre. Apagó las velas. El catre, sin duda, era un gramófono milenario por el esplendor de la música. Palomas. De repente aparecieron palomas. Todo eso, por cierto, en la desnudez más desnuda, con su pelo rojizo y esos zapatos verdes, altos, que la esculpían marmórea y sacra, como cuando la rifaron en Tiro entre las otras lobas del puerto, o en Cartago, donde fue bailarina con derecho a sábana a los 15. Todo eso. Pero ahora, ay, hablando en prosa, Se entenderá que tanto espectáculo angélico hizo de golpe crisis en mi espinazo, y lascivo y seminal la violé en su éxtasis, como si eso no fuera un templo sino un prostíbulo. La besé áspero, la lastimé, y ella igual me besó en un exceso de pétalos. Nos manchamos gozosos, ardimos a grandes llamaradas, Cádiz adentro en la noche ronca, en un aceite de hombre y de mujer que no está escrito en alfabeto púnico alguno, si la imaginación de la imaginación me alcanza. ¡Qué de shim, qué de shot! ¡Personaja! ¡Teóloga loca! ¡Bronce! ¡Aullido de bronce! Ni Agustín de Hipona, que también fue liviano y pecador en África, hubiera hurtado por una noche el cuerpo a la diáfana fenicia. Yo, pecador, me confieso a Dios. Kedeshim Kedeshot. Unglück bringt es, sich zu Phönizierinnen zu legen. Ich legte mich zu einer in Cadiz, der schönsten, und kannte mein Horoskop nicht, bis das viel später mir das mediterranische Meer noch und noch Wellenschlag abzufordern begann. Zurückrudernd langte ich ziemlich erschöpft bei der 12. Zenturie an. Alles war weiß. Die Vögel, das Meer, das Morgengrauen, weiß. Ich gehöre dem Tempel, sagte sie. Ich bin der Tempel. Keine Hure, dachte ich, die nicht Worte vom Ausmaß solchen Entgegenkommens äußere. $50 für den Eintritt in die andere Welt, gab ich lachend zur Antwort, oder nichts. $50 oder nichts. Krampfhaft weinte sie gegen den Spiegel an, malte darauf mit Rouge und Tränen einen Fisch. Fisch, erinnere dich an den Fisch. Sie redete und entzündete mich mit ihren großen, flüssigen Augen aus Türkis. Und genau hier begann sie auf dem Teppich mit dem Ritual ihres Tanzes, legte zuerst eine Platte aus Babylon auf und spannte das Lager, löschte die Kerzen. Das Lager war ohne Zweifel ein tausendjähriges Grammophon, von solcher Pracht war die Musik. Tauben, auf einmal tauchten Tauben auf. All das natürlich in ihrer ganz nackten Nacktheit, mit rotem Haar und diesen hohen Schuhen, grün, die sie marmorn und heilig hervorhoben wie in Tyros, als sie verlost wurde mit den anderen Straßenmädchen aus dem Hafen, oder wie in Karthago, wo sie Tänzerin war mit dem Recht auf saubere Laken, mit 15 all dies. Aber ach, nun in Prosa gesprochen wird man verstehen, dass so ein engelgleiches Schauspiel mir einen Schlag ins Rückgrat versetzte und ich geil und gierig über sie herfiel in ihrer Ekstase, als ob dies nicht ein Tempel sei, sondern ein Puff, und sie rau küsste und verletzte und sie mich gleichermaßen küsste mit einer Flut von Blütenblättern. Wir befleckten uns genießerisch gegenseitig, brannten in auflodernden Flammen tief in Cadiz in der röchelnden Nacht, in einem Öl aus Mann und Frau, wovon in keinem punischen Alphabet geschrieben steht, wenn die Einbildung einer Einbildung mich nicht täuscht. Kedeshim Kedeshot, Persönlichkeit, wahnsinnige Theologin aus Bronze, Geheul aus Bronze. Nicht einmal Augustinus von Hippo, der auch leichtsinnig und sündig in Afrika war, wäre eine Nacht hindurch der durchsichtigen Phönizierin ausgewichen. Ich, Sünder, bin geständig vor Gott. Gonzalo Rojas rechnet sich zur Generation der 38er. Das ist eine Art, in Lateinamerika Epochen oder Perioden der Literatur einzuteilen, die bei uns vielleicht nicht so üblich ist. Man könnte es vergleichen mit der Gruppe 47, die 1947 angefangen hat, aber nicht in diesem Maße eine gleichaltrige Generation von Schriftstellern meint, wie das in Chile der Fall ist. die 38er in Chile, das bedeutet, das sind Dichter und Schriftsteller, die 1938 zum ersten Mal öffentlich aufgetreten sind oder öffentlich geworden sind. Gonzalo Rojas war damals 21 Jahre alt. Und er hat in seinen Berichten, wenn er von dieser Zeit erzählt, und das tut er sehr gerne, und er hat ein außerordentlich gutes Gedächtnis dafür, weil in Lateinamerika die Intellektuellen in viel größerem Maße sich gegenseitig kennen, miteinander geistig verschränkt sind, als das bei uns der Fall ist. Hier kennen sich die Leute meistens eher als Konkurrenten, aber nicht als, als Mitstreiter, sagen wir es mal so. In Lateinamerika ist das eher ein Zustand, wie ich ihn mir immer vorstelle, von der deutschen Romantik, so um 1810, als die Salons existierten, als die Dichter und anderen Künstler sich untereinander alle kannten und engen Kontakt miteinander pflegten. Diese Vereinzelung der Intellektuellen, wie sie in Deutschland jetzt vorhanden ist, das ist in Lateinamerika überhaupt nicht so. Und daher kommt das auch, dass diese Form, sich in Generationen zu begreifen, dort ganz natürlich ist, was für uns eigentlich doch eher umständlich oder gar formal zu sein scheint. Daher kommt es auch, dass Gonzalo Rojas, ebenso wie die meisten anderen lateinamerikanischen Dichter, sich viel mehr als die hiesigen auf seine Kollegen beruft. In allen seinen Gedichten kommen immer wieder die anderen Dichter vor, die er selbst kennt oder mit denen er zu tun hat oder von denen er beeindruckt worden ist. Nicht nur, dass sie namentlich genannt sind, sondern auch, dass sie zitiert werden, dass Zeilen aus Gedichten von anderen Dichtern aufgeführt werden. Es ist eine viel engere Verwandtschaft oder eine Gemeinsamkeit des Denkens der Dichter in Lateinamerika, als wir das von uns, von unseren Intellektuellen kennen. Ich benutze auch immer das Wort Dichter, was in Deutschland ja so einen eigenartigen Beigeschmack hat. Hier will ja niemand mehr Dichter genannt werden und es wird ja auch niemand mehr Dichter genannt, vielleicht Paul Celan noch. Aber in Lateinamerika ist Dichter immer noch bis zum heutigen Tag das Wichtigste oder das Höchste, was ein Mensch in der Gesellschaft werden kann. In Nicaragua ist der Begriff Poeta, Dichter, die höchste Ehrenbezeigung, die jemand dem anderen sagen kann. Und wenn, wie das in Nicaragua ja der Fall ist, die Leute in der Regierung, die Kommandantes, außerdem auch schreiben können, dann sind sie stolz darauf, wenn sie jemand mit Poeta nennt und weniger stolz darauf, wenn man sie Kommandante nennt. Dieses Selbstbeweinen der Dichter in Deutschland, die sich immer nur Autoren nennen oder noch weniger, das ist in Lateinamerika völlig unverständlich. Und daher kommt natürlich auch dieser Stolz und diese Selbstverständlichkeit, mit der die Leute dort Gedichte schreiben. Und umgekehrt natürlich auch die Selbstverständlichkeit, mit der dort auch Gedichte angenommen oder gelesen werden. Ich weiß nicht, wie es in Chile ist. In Nicaragua jedenfalls ist es so, dass die Dichter, die Gedichte schreiben, die höchsten Auflagen im Land haben und nicht die Romanschriftsteller. Es ist jedenfalls kaum vorstellbar in Deutschland, dass ein Dichter so wie Ernesto Cardenal im Fußballstadion auftritt vor 20.000 Leuten, was in Nicaragua und in Panama geschehen ist. Und zwar nur, um Gedichte vorzulesen, aus keinem anderen Grund. Erscheinung. Auf einen Gonzalo kommt ein anderer. Auf einen, der geht, einer, der kommt. Auf einen in Mühsal verlorenen, einer im Glanz. Namen für Namen, ein Strahlensohn, schön und mit Kriegslärm. Auf einen schnellen Gonzalo kommt einer, der lieber tanzt auf dem Pferd, einer, der schneller ist als zwei Mach. Einer, der Feuer entfacht auf einen, der sich im Dunkel verzehrt. So erscheinen sie alle, einer über den anderen. Pericoloso, Rom, Dezember 1974. Die Straße, wie schnell die Straße, die Sonne. Viele Sonnen in Autoscheiben, die Luft wie dreckig. Und das, das war die Welt. Von unten. Und dann hängten sie uns an den Füßen auf, saugten uns das Blut aus den Augen. Mit Messern zählten sie unsere Rücken ab. Ich bin die Nummer 25.033. Verlangten von uns milde, fast geflüstert, dass wir schrien, hoch lebe, was weiß ich wer. Was bleibt, sind diese Steine auf mir und Wind. Voriges Jahr im Herbst hat das Iberoamerikanische Institut einen Kongress über die Dichtung von Gonzalo Rojas veranstaltet. Für 3 Tage sind Literaturwissenschaftler aus den USA, aus England, aus Deutschland, aus Holland nach Berlin gekommen und haben sich ausschließlich über die Dichtung von Gonzalo Rojas unterhalten. Es wurden Referate zu ganz verschiedenen Aspekten seiner Dichtung gehalten. Und vor allen Dingen war es eindrucksvoll und sogar rührend, dass am Kopf der Tafel Gonzalo Rojas selbst saß und sozusagen die Gesprächsleitung über einen wissenschaftlichen Kongress über seine eigene Dichtung leitete. Das war ein ganz eigenartiges Erlebnis, denn Gonzalo Rojas ist ein kleiner, sehr liebevoller, freundlicher, ein unglaublich sympathischer alter Herr, der für unsere Begriffe überaus höflich ist, von einer Höflichkeit, die wir schon gar nicht mehr kennen bei uns. Und wenn er so redet, dann meint man gar nicht, dass er leidenschaftlich sein könne oder dass er gar ein großer Dichter sei, weil er so ein liebevoller alter Mann ist. Und diese scheinbare Diskrepanz zwischen den hochwissenschaftlichen Vorträgen über die Gedichte von Gonzalo Rojas und diesem freundlichen alten Herrn, der dabei saß und das sichtlich genoss, wie über ihn geredet wurde, das war eben das Beeindruckende an diesem Kongress. Eines der Themen, die dort behandelt wurden, und zwar von Gonzalo Rojas ausführlich behandelt, das war der Einfluss, den der europäische Surrealismus in Chile hatte, eben bei der Generation der 38er. 1938, als er sozusagen zum ersten Mal öffentlich auftrat in Santiago de Chile, da erreichten gerade mit großer Intensität die Gedanken der Surrealisten Südamerika. Und die Malerei von Dali und die Ideen von André Breton und anderen Surrealisten hatten einen gewaltigen Einfluss auf die jungen Intellektuellen von Chile zu der Zeit. Andererseits ergab das Gespräch, dass diese Art von Surrealismus eigentlich ein Missverständnis gewesen ist. Denn der europäische Surrealismus, so wie wir ihn kennen, insbesondere in der Malerei von Dali, ist ein sehr formaler Surrealismus. Er beschreibt die verrinnende Zeit mit einer Uhr, die verrinnt, was eine außerordentlich formale Darstellung ist. Während der Surrealismus, den die südamerikanischen Dichter und Maler und Musiker und wer es auch immer ist, darstellen, das ist eine andere Art, die Welt zu beschreiben. die hat mehr mit Magie zu tun. Und der Begriff, der heute für die südamerikanische Literatur gebräuchlich ist, ist der magische Realismus, die Art, die Welt mit Augen zu sehen, die nicht nur die platte Natürlichkeit darin entdecken, sondern eben etwas, was hinter den Ereignissen liegt, das hat viel mehr mit dieser Art von Surrealismus zu tun, den Gonzalo Rojas beschreibt, als mit dieser Art von formalen Äußerungen, wie sie Dalí und seine Kumpane äußerten. Diese Art von magischem Realismus der Südamerikaner, auch wenn dieser Terminus inzwischen schon wieder überholt zu sein scheint, diese Art von magischem Realismus in Lateinamerika, der kommt ganz woanders her, nämlich aus der alten indianischen Tradition. In Nicaragua zum Beispiel ist es ganz natürlich, eine keramische Schale mit einem Gesicht zu versehen. In anderen Ländern werden keramische Erzeugnisse mit Ornamenten oder Bändern oder Blumen oder etwas verziert, aber in der lateinamerikanischen ursprünglichen Kunst tauchen immer Gesichter oder magische Wesen auf. Die Natur ist beseelt, würde man bei uns vielleicht sagen. Und diese Art von Bezug, von magischem Bezug zur Natur, von einer eigentümlichen Beobachtung dessen, was in der Natur vorgeht, und die Erklärung dafür zu finden in etwas Magischem oder etwas Übersinnlichem, das ist wahrscheinlich das, was die Dichtung der Südamerikaner und insbesondere die von Gonzalo Rojas für uns einerseits so spannend und andererseits so schwer verständlich macht. Also ich habe immer den Eindruck, dass wenn die Lateinamerikaner von ihrer Vergangenheit, also von ihrer indianischen Vergangenheit reden, dass das dass das Exotismus ist. Dass die das auswendig lernen, weil das schick ist oder weil man das zu sein hat, weil man eben mal daherkommt. Das ist so, wie wenn Leute in Berlin von Assyrien reden. Wie toll das Tor der Ishtar in Babylon sei oder sowas. Ja? Die haben kein Verhältnis dazu, dass sie darüber mehr wüssten, außer dass es eine exotische Vergangenheit ist. Was die wirklich wissen, ist die europäische Vergangenheit. Die sind viel mehr Europäer als wir selber. Die wissen viel mehr über Griechenland und Rom und die ganzen europäischen Schriftsteller der letzten 2000 Jahre als wir. Aber das alles heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem davon beeinflusst seien, von ihrer eigenen indianischen Vergangenheit. Weil ja die Gesellschaft nach wie vor irgendwo damit zu tun hat. Auch wenn die Leute das nicht mehr wissen. Aber selbst wenn dem so ist, haben sie trotzdem eine Verbindung zu dieser alten Geschichte. Eben zum Beispiel, das wird dann deutlich, sagen wir mal in Mexiko, über die Verehrung des Todes, dass die Skelette überall auftauchen, von Geburtstagstorten in Skelettform bis zu wirklichen Totenfeiern. Also in solchen Sachen kommt dann die Verbindung zu der alten vorchristlichen und voreuropäischen Tradition sehr deutlich zum Ausdruck. Oder in den Geschichten mit der Keramik, da war das immer noch deutlich. Und eben in dieser seltsamen Art, die Welt zu sehen, wie wir sie jetzt gerade in den letzten 10 Jahren schätzen gelernt haben über Garcia Marquez und Isabel Allende, in der erzählerischen Form, während wir es noch nicht begriffen haben, das in der viel komplexeren Form der Poesie schätzen zu lernen. Das ist bei uns noch leider völlig unterentwickelt. Der Splitter. Seit etlichen Jahren sehe ich einen Lichtsplitter auf der Höhe der Falte zwischen dem linken Nasenflügel und dem Auge. Plötzlich kommt es mir wie ein Zwang vor, es ist aber keiner. Ich spreche ihn an Und weg ist er, mit seinem Blitzen wie von einem Messer. Nein, ein Schmetterling ist es nicht. Es hat etwas von einem Schmetterling, aber es ist keiner. Er richtet sich dort ein und schläft. Über Stunden schwingt er wie eine Zither. Gewöhnlich wende ich mich nun an den Spiegel. Sieh her, Spiegel, sage ich, bereden wir das mit dem leuchtenden Fleck. Er lacht, der Spiegel, blinzelt mir zu und lacht, der Spiegel. Es sind die Entbehrungen. Alles hat mit Entbehrungen zu tun. Ein Jahr nach der Geburt schon will man sich aufmachen, die Frage ist nur wohin, und genau hier fängt das Spiel mit dem Vertauschen an. Ich will, dass dies Auge eine Hand sei, quäle mich ab, oder dass es nicht nur Hand sei, Luft soll es sein, das will ich, aus Luft möchte ich sein, wie das Wasser in den Wolken aus Luft ist. So erklärt sich der Splitter. Es gibt nämlich kein Alter. Es kann kein Alter geben, wir kommen nur nahe. Wohin wir auch kommen, wann immer, wir kommen nur nahe. Wenn wir alles einsetzen und alles verlieren, wir kommen nur nahe. Dem Lieben, dem Zeugen kommen wir, dem Sterben die Stufen hinab, wir kommen nur nahe. All dies ohne Rücksicht auf die Person. Was ist die Person? Wer hat die Person gesehen? Natürlich, da ist ein Bett und jemand schlief darin. Ein wenig Blut am Fenster, ein Loch im Glas und einen Meter weiter, träge, der Spiegel, der große, blinde Spiegel. In den Gedichten von Gonzalo Rojas werden Worte auf eine Art miteinander verknüpft, die für uns ganz ungewohnt ist. Er redet mit ganz einfachen Worten von Tod und Leben oder Geburt. Geburt und Geborenwerden sind ganz häufige Metaphern in seinen Gedichten. Aber sie sind immer verbunden mit Begriffen, die für uns gar nichts damit zu tun haben. Und deshalb sind diese Gedichte für uns erst beim zweiten oder dritten Lesen, wenn überhaupt, verständlich. Er beteuert, ich habe mich sehr intensiv mit Gonzalo Rojas über dieses Thema unterhalten, er beteuert immer wieder, dass alles das, was er schreibt, höchst real ist. Dass alles das, was er beschreibt, ganz natürliche Vorkommnisse sind. Er hat ein ganz kurzes und nach seiner Meinung eines seiner besten Gedichte über das Glück geschrieben und hat dieses Gedicht geschrieben als ein Stromausfall das Licht in seinem Haus gelöscht hat, sodass also von einer Sekunde auf die andere alles im Dunkeln lag und er auf den Balkon trat und die Sterne über sich sah und in dieser unfasslichen und unerfindlichen Weite und Stille, das Gedicht heißt Die Stille, auf einmal begriff, was Glück bedeuten kann. Derjenige, der das Gedicht liest, der weiß den Zusammenhang nicht. Aber die Gedichte von Gonzalo Rojas sind immer in dieser Weise geschrieben, dass wenn man sich mit ihm selbst darüber unterhält, es ganz einfache Metaphern sind für ganz alltägliche Vorkommnisse. Obwohl sie so kompliziert und magisch und hintergründig und äußerlich surreal anmuten. Zum Beispiel in das Gedicht über Che Guevara ist, wenn man nicht weiß, worum es sich handelt, ein völlig verschlüsseltes und gar nicht so leicht nachvollziehbares Gedicht. Aber er hat da nichts weiter genommen als die letzten Sekunden im Leben von Che Guevara und hat sich vorgestellt, was macht der denn? So, nachdem er sozusagen schon erschossen ist oder während er erschossen wird. Und es ist für den Leser wichtig zu wissen, dass alle Worte und alles, was darin vorkommt, ganz konkrete Vorkommnisse sind. Es wird von den wirklichen Begebenheiten beim Tod von Che Guevara daran geredet. Und die werden auch eingeführt in dieses ganze Gedicht als reale Gegebenheiten. Aber sie sind verbunden mit einer Denkart oder einer Beschreibungsweise, die uns das ganze Gedicht magisch erscheinen lässt oder unwirklich. Und diese Zusammenwirkung von ganz wirklichen und realen Vorkommnissen und dieser Art, es unwirklich zu beschreiben, das macht den Reiz der Gedichte aus. Und das macht sie so umfassend. Ich bin von den Gedichten von Gonzalo Rojas fasziniert, weil er einen Rhythmus beschreibt oder in einem Rhythmus schreibt, der in der neueren Lyrik eigentlich schon vergessen ist. Er hat die Fähigkeit, im Spanischen, was ja eine sehr rhythmische Sprache ist, in der ein Gedicht zu schreiben sehr einfach ist. Es ist im Spanischen verhältnismäßig einfach, einen wohlklingenden Satz zu formulieren und einen angenehm klingenden Vers zu schreiben, ist überhaupt kein Problem im Spanischen. Aber darauf fallen natürlich auch viele Dichter rein, dass sie dann meinen, das Gedicht sei schon gut, weil es hübsch klingt. Gonzalo Rojas, der formt aus Worten etwas Neues, eine ganz eigenartige Melodie, die nicht dem üblichen Sprachfluss entspricht, aber ihm nicht auch nicht widerspricht. Ebenso die Verse von Gonzalo Rojas haben dieses eigentümliche Sirren, rhythmische Sirren, wie es Hölderlins Gedichte haben. Diese eigenartige Folge von Worten, die eigentlich ganz normale Worte sind, gar nichts Besonderes sind, aber die, weil sie eben die richtigen Worte an der richtigen Stelle sind, das Neue ergeben, was eben ein Hölderlinsches Gedicht ist. Oder vielleicht noch Johannes Bobrowski, der konnte das auch. Das Vorwort zu der großen Anthologie, was Gonzalo Rojas geschrieben hat, das heißt, nicht dem Leser, dem Hörer. Das ist die Überschrift des Vorworts. Damit ist alles schon erklärt. Er meint, die Gedichte müssen gesprochen sein und nicht gelesen. Da ist allerdings eine eigenartige Diskrepanz in seiner eigenen Auffassung festzustellen, weil er nämlich die Verse, die einzelnen Zeilen seines Gedichtes in einer unglaublich präzisen Weise unterteilt, sodass diese vollkommenen Zeilen entstehen, wo in einer Zeile die vollkommene Anzahl von Silben steht, zusammen mit dem vollkommenen Sinn einer Zeile. Aber wenn er das Gedicht vorliest, dann verbindet er die Zeilen miteinander, sodass diese von ihm selbst so vollkommen ausgewählte Teilung der Verse zueinander im Vorlesen wieder aufgehoben wird. Ein eigenartiges Phänomen, das ich mir gar nicht erklären kann. Ich habe ihn selbst auch darüber befragt, woher das kommt, aber er hat keine Antwort darauf gegeben. Wohnsitz an der Ostsee. Ich werde auf Deutsch schlafen müssen, flattern. Wenn möglich auf Deutsch atmen zwischen Straßen und Straßenbahn. Bei 10 Kilometern gelben Kreischens pro Stunde mit dieser Qual um 5:03 Uhr. Pünktlich sein und schweigsam auf meinem Platz wie noch ein Kriegsverletzter. Mich tarnen als blanker Käfer. Alt werden, so 20 Jahre verbringen in Beton, vor dem anderen, in dieser Gruft aus Fertigteilen. Also jede Woche die Treppe wischen, die Freiheit auf den Müll werfen in die Tonnen unter dem Schnee. Mich bedanken, vor allem auf Deutsch bedanken, nehme ich an. Bei niemand. Deutschland im Sinn. Die Zerrüttung des Grand Mal überstanden. Ordne 5 Pfeilchen in goldener Schale. Geh nach Düsseldorf. Lasse dich, dank des Scanners, mit dem Rücken zum Rhein fotografieren. Lausche dem Schweigen der Schlange. Öffne bis auf den Grund den Abgrund des Auges. Warte, bis all dies verdunste. Dunst des Auguren und Hypothalamus als Schmetterling. Ändere von einem Aufblitzen zum anderen die Welt. Von geboren sein bis geboren werden. Verflechte so Offenbarung mit Geruch, als jemand, der über den leuchtenden Bogen den Sprung von Schicksal zu Mutter tut. Ruhe in der Mutter von Neuem. Als er seine Aufgabe als Botschafter in Kuba niederlegte, konnte er nach Chile nicht zurückkehren und fand Zuflucht in der DDR. Er wurde dort eingeladen und hat in Greifswald an der Ostsee 2 Jahre lang gelebt. Auf diesen Aufenthalt in der DDR bezieht sich das Gedicht Wohnsitz an der Ostsee. Er ist da aber wohl nicht sehr gerne gewesen, wie das im Gedicht ja auch deutlich wird. Aus den uns allen bekannten Gründen. Was eigentlich verwunderlich ist, denn andererseits ist Gonzalo Rojas sehr eng mit der deutschen Literatur verbunden. Und es verblüfft immer wieder, wie genau er Bescheid weiß in der Lyrik, in der deutschen Lyrik der letzten 200 Jahre. Hölderlin und Paul Celan sind seine ganz großen Vorbilder. Und das ist doch eigentlich erstaunlich, weil beide doch außerordentlich schwer in andere Sprachen zu übersetzen sind. Das andere Gedicht über Deutschland, Deutschland im Sinn, das ist ein Beispiel für seine Art, konkrete Vorkommnisse in scheinbar magischen Bezug zu setzen. Er musste nämlich nach Deutschland in medizinische Behandlung. Und dieses Gedicht schildert erst einmal gar nichts anderes als seine Untersuchungen, neurologische Untersuchungen, denen er sich unterziehen musste. Und die Erleichterung, dass er das alles überstanden hat. Und was dabei rausgekommen ist, ist ein Gedicht, was zwischen Tod und Leben vermittelt. Und was einen viel weiteren Kreis um Tod und Leben beschreibt, als dass der eher nebensächlicher Anlass vermuten ließe. An Novalis. Sonne. Und dort? Ist es Oktober über den Toten? Gibt es Sterne? 4 sind also wie damals die Wechsel im Menschen, bis er ist. Aufgehen. Verlöschen, warten da in der Luft für 10.000 Jahre, wieder auftauchen hier, schlafend? Gonzalo Rojas lebt seit einigen Jahren in den USA als Dozent für lateinamerikanische Literatur an der Mormonenuniversität in Provo in Utah. Aber er reist häufig nach Chile zurück. Nur das Problem bei Dichtern ist ja, dass für Gedichte nicht sehr viel bezahlt wird. und Dichter immer auf andere Berufe angewiesen sind, die ihnen das Überleben ermöglichen. In dem Zusammenhang ist es natürlich auch interessant, dass es außerordentlich schwierig ist, Gonzalo Rojas in Deutschland zu veröffentlichen. Wir versuchen das jetzt schon seit mehreren Jahren und die Antworten der großen Verlage sind bisher ohne Ausnahme negativ gewesen. Die üblichen Antworten oder die üblichen Ablehnungen werden begründet damit, dass das Programm schon voll sei oder dass man keine Zeit dafür habe oder das könne erst in mehreren Jahren passieren, wenn überhaupt. Von einem Verlag habe ich allerdings mal erfahren, was der Grund der Ablehnung ist, außer den formalen Gründen, dass man keinen Platz oder keine Zeit habe, nämlich die Dichtung von Gonzalo Rojas entspräche nicht dem Standard der Lyrik, der internationalen Lyrik von heute. Das ist eine etwas für mich verblüffende Argumentation, weil in der spanisch sprechenden Welt Gonzalo Rojas als der wahrscheinlich bedeutendste Lyriker unserer Zeit angesehen wird. Und woher ist denn diese Diskrepanz erklärlich, dass die Lektoren deutscher Verlage einen solchen Dichter für unterhalb der Kritik ansehen? Satire auf den Reim. Hab gegessen bei feisten Bürgern. Hab getanzt mit feisten Bürgern, mit den fettesten der Bürger in dem Haus von feisten Bürgern. Hab betatscht ihre fetten Frauen, hab mich mit ihrem Wein besoffen, hab sie ausgezogen von ihrem Wein besoffen, ihre halb ausgezogenen fetten Frauen. Hab ihre Fratzen genau gesehen, hab das Laster genau gesehen, hab die Dummheit genau gesehen, hab die Altersschwäche gesehen. Die Bourgeoisie und die Altersschwäche haben vor mir getanzt, nackt. Hab sie tanzen gesehen, nackt, selbstgefällig in Altersschwäche. In ihrer hemmungslosen Orgie winselten und geiferten sie von Liebe, wusste nichts davon, dass Liebe pfeift auf hemmungslose Orgien. Sie misstrauen einer dem anderen, sie verachten einer den anderen, sie belauern einer den anderen für den entscheidenden Schlag, einer gegen den anderen. Und ich hatte Spaß an ihrer Angst, an ihrer gelben, schmierigen Angst, an ihrer Angst zu sterben vor Angst. Sie waren die reine, verkörperte Angst. Sie hatten Angst um ihr stinkendes Geld und um ihr Lächeln über ihr Geld. Und zusammen mit ihrem Lächeln und Geld um ihr Vergnügen an ihrem Geld. Aber was wissen Sie von Vergnügen, von Sein und Leben in unserer Welt? Die Schweine, die über unsere Welt verspritzen ihr ekelhaftes Vergnügen. Wie sie gefressen haben, wie alles sie runterschlangen, wie vor Fett ihre Mäuler troffen und wie fett ihre Beute war, ihr Ein und Alles. Sie vergruben sich im Fressen, und ich sah, wie sie sich gaben, sah ihre Welt und was sie gaben auf alles andere als Geld und Fressen. Beim Fressgelage der feinen Gesellschaft, die einen bekleidet, die anderen nackt, da stand er vor mir, der Kriecher, nackt, wie er scharwenzelte um die Gesellschaft. Trauriger Kriecher, dich hat zum Idioten deine Frau gemacht und Schwiegermutter. Trauriger Kriecher, deine Schwiegermutter will nur die Bequemlichkeit von Idioten. Eine ganze Skala von windigen Kriechern protzte mit Zähnen und Schmuck aus Gold. Aber dann sah ich wirklich aus Gold eine aufrechte Frau unter all den Kriechern. Diese Frau war die Liebe. Die reine, unvernünftige Liebe, die Liebe ohne Furcht, die Liebe, die nicht anders leben kann als durch Liebe. In jedem Winkel scheint die Sonne, sie scheint auch auf den Sumpf. Die Bourgeoisie, das ist der Sumpf und was wir lieben, ist die Sonne. Deshalb rumort es in dieser Welt. Deshalb kommt eine neue Welt. Deshalb entsteht schon die neue Welt auf dem blinden Boden dieser Welt. Das alles wurde mir sonnenklar vorige Nacht bei den feisten Bürgern. Denn ich hab gegessen bei feisten Bürgern und hab getanzt mit feisten Bürgern, mit den fettesten unter den feisten Bürgern in einem Haus von feisten Bürgern. Thank you. bin ein rhythmisches Tier. Über Gonzalo Rojas erzählte Dieter Masur. Dieser Tage erscheint eine von Masur mitübersetzte und mit Bildern ausgestattete Anthologie karibischer Literatur von ihm. Der Titel Die Entdeckung Westindiens bei der Büchergilde Gutenberg. Sein erfolgreichstes Buch ist die Übersetzung der revolutionären und erotischen Gedichte der Nicaraguanerin Jaconda Belli im Hammer Verlag. Außerdem Die Augen der Guerilleros, Zeichnungen von nicaraguanischen Revolutionären bei 2001. Sprecherin der Gedichte war Petra Zeigler. Christian Unverzagt danke ich für Rat und Tat. Die Rojas-Lesung fand im Oktober 1986 in Hamburg statt. Die Musik dieser Sendung stammte von Stan Getz. Technik und Redaktion Volker Grasmuck. Radio 100 geht in die nächtliche, allnächtliche postalische Sendepause, meldet sich morgen wieder ab 17 Uhr. Den Nachtflug gibt es nach einer einwöchigen Pause leider erst am nächsten Mittwoch wieder mit einer Mikrowelle, mit dem Rückblick auf etwas mehr als ein halbes Jahr Mikrowelle, der bereits für heute angekündigt war, beim letzten Mal. Nächstes Mal wirklich. Und damit tschüss und auf Wiederhören. Von 17 bis 23 Uhr.